I'm sick of them love songs. Give me a bass. About the revolution. scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist wieder einmal der Sunday Service. Schön, dass ihr dabei seid. Revolution 16 hörten wir gerade eben. Ein Song von Larita. Hinter Larita verbergen sich Christian Pahut und Guy Meldem. Die kommen aus dem schweizerischen Lausanne, machen auch schon seit über 10 Jahren Musik zusammen. Und Jura heißt ihr aktuelles Album. Darauf klingen sie, wie wir gerade eben hörten, so ein bisschen oldschool. Der Kuhglocken-Sound, wie man ihn kennt vom LCD Sound System. Auch die gibt es ja eigentlich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Das soll euch gar nicht hier negativ gemeint sein, Kuhglockensound. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber so richtig hip, glaube ich, ist das nicht mehr heutzutage. Trotzdem nette Platte hier, Jura von Larita. Heute in der Sendung gibt es Musik von La Palax. Ich habe die Villagers dabei. Es gibt Musik von The Fall, Sufjan Stevens. Dann gibt es ganz viel von Adrian Sherwood, Bob Moses aus Kanada. Dann die Young Fathers, Slugs sind mit dabei. Und hier aber erstmal Calexico. Against the wall, the voices in my head playing with my heart. Der Song Moon Never Rises von Calexico. Joey Burns und John Convertino haben mit Edge of the Sun gerade eben eine neue Platte veröffentlicht, die so ein bisschen auch Back to the Roots ist, was den Sound und was die Songs betrifft. Auf dem Album gibt es einige Gastsängerinnen und Gastsänger drauf. Ben Bridwell ist dabei von der Band of Horses. Sam Beam kennt man von Iron and Wine. Nico Case natürlich auch noch. Aber auch andere Damen und Herren, eben gerade bei Moon Never Rises, war eine gewisse Carla Morrison mitzuhören. Die kenne ich jetzt nicht persönlich, aber klang ja schon mal ganz nett. Nett klingt auch das neue Album von Balthasar. Die Band kommt aus Belgien und hat mit Thin Walls ihre dritte Platte veröffentlicht. Hier kommen sie mit Decency. Da wird noch lässig mit den Fingern geschnippt. Decency, ein Song von Balthasar, war das gerade. Thin Walls heißt das dritte Album der belgischen Band, die vor allen Dingen lebt von dem Songwriting der beiden Songschreiber und auch Sänger Martin de Voldere und Ginte de Press heißen die beiden, die ja sind ziemlich lakonisch und launig bei ihren Songs vorgegangen. So ein bisschen minimalen Blues lässt sich auch raushören. Und ja, Ecken und Kanten sucht man vergeblich bei dieser Platte. Aber das macht überhaupt nichts. Die ist aus einem Guss von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Song, kann sie überzeugen. ohne große Hits dabei zu haben. Das ist ja manchmal auch relativ gut, nicht nur einen toller Song auf der Platte zu haben, der dann der Übersong ist, immer noch dreimal hören, nicht mehr aus dem Ohr kriegt, sondern hier eine Platte, die wirklich mit jedem Hören besser wird. Und ja, das Werk war auch letzte Woche Album der Woche. Mehr dazu nochmal nachzulesen, wenn ihr wollt, und auch zu hören auf der Homepage unter sundayservice.de. Der nächste Herr, Rocky Votolato, kommt aus der Nähe von Dallas, auch schon ziemlich lange im Business dabei. Hospital Handshakes ist sein aktuelles neues Album. Davon hören wir hier den Titelsong. Is this an exercise? In the sky, the bright colored light, suffering the horizon of my mind. I'm a patient with no patience. Hospital handshake. Das war Rocky Votolato mit Hospital Handshakes, genauso als auch sein neuestes Album, das achte, was der amerikanische Singer-Songwriter schon veröffentlicht hat. Inzwischen wohnt er in Seattle und klingt auf dem neuesten Album schon so ein bisschen gezähmt. Gezähmt hat ihn in diesem Fall Chris Waller, den kennt man von Death Cab for Cutie und der ist natürlich auch ein begehrter Produzent, eigentlich eher so für Popproduktionen verantwortlich. Jetzt hat auch mal den großen Sprung Richtung, ja, ich sag mal Amerikaner, Singer-Songwriter gewagt und ja, diese Platte schon so ein kleiner Spagat zwischen dem, was Vortolato früher gemacht hat und vielleicht einem neueren Sound, den er sich gerne anlehnen möchte. Am Freitag, den 18.04. ist der Record Store Day. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal er stattfindet, aber den gibt es inzwischen auch weltweit, nicht nur in unseren Breitengraden, sondern rund um den Globus. Da gibt es ja eigentlich Schultergeklopfe von der Musikindustrie für sich selbst. Ja, aber mal ganz ehrlich, schon ganz gut, dass es diesen Tag vielleicht gibt, um einfach mal auch die Hörerinnen und Hörer der Musik aufmerksam zu machen auf kleine Plattenläden, also nicht nur Musik im Netz umsonst ziehen, streamen oder bei irgendwelchen großen Kraken kaufen, sondern vielleicht mal in den kleinen Plattenladen gehen und die unterstützen. Darum geht es, glaube ich, primär dabei. Zum Record Store Day gibt es viele In-Store-Gigs. Es gibt viel teilweise limitierte Musik, die nur an diesem Tag rauskommt, exklusiv. Und ja, in diesem Fall zum Beispiel Musik aus Finnland, eine kleine 10-Inch mit 6 Künstlerinnen und Künstlern drauf, die es exklusiv am Record Store Day gibt. Auch umsonst. Also wer noch einen Schallplattenspieler hat für eine 10-Inch sozusagen genau das Richtige. Hören wir mal rein in diese 10-Inch. Hier kommt Hissa mit dem Song Shifter. You can keep Hissa hörten wir. Ganz netter Pop hier aus Helsinki von einem gewissen Mika Koivisto. Der hat früher mal gesungen bei Disco Ensemble, einer relativ erfolgreichen finnischen Band. Inzwischen als Hissa ist er solo aktiv. Ja, mit Shifter gerade eben hörten wir einen Song von ihm. Sein Debütalbum wird irgendwann dieses Jahr erscheinen. Und dieser Song ist einer von 6 auf einer 10-Inch, die es umsonst gibt beim Record Store Day. Warum muss es überhaupt so weit kommen, dass es einen Record Store Day gibt? Die Industrie hat eigentlich die Läden selbst kaputt gemacht, hat großen Internethändlern natürlich riesen Rabatte eingeräumt und damit natürlich die kleinen Händler, ja, waren nicht mehr konkurrenzfähig, mussten nach und nach dicht machen. Die es noch gibt, die haben wahrscheinlich zu wenig zum Überleben, aber auch zu wenig zum Sterben. Und eigentlich finde ich diesen Record Store Day ziemlich daneben, wenn ihr mich fragt, müsste eigentlich gar nicht sein, wenn man jeden Tag, nicht jeden Tag, jede Woche vielleicht einfach mal in seinen Plattenladen gehen würde, sich beraten lassen würde, Musik reinhören würde, wäre ein Record Store Day gar nicht notwendig. Man muss nicht Musik im Internet kaufen, sondern kann es auch im Land um die Ecke tun. Die können auch alles bestellen, sind vielleicht mal 50 Cent teurer, aber mein Gott, das sollte man übrig haben. Und ich meine, geht jeden Tag, jede Woche Brot kaufen, Milch kaufen, Zigaretten kaufen, Bier kaufen, geht doch auch einfach Platten kaufen im Plattenladen. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Trotzdem vielleicht eine ganz nette Geschichte, mal wieder so einen Plattenladen zu besuchen und Musik zu hören, Musik zu kaufen, sich begeistern zu lassen. Noch ein Song von dieser finnischen 10-Inch und zwar von Radar. Radar, das ist Vesa Hoika, die kommt irgendwie aus der elektronischen Ecke, und Franz Saraste, die kommt eher vom Folk. Ja, was die machen hier, 15 more minutes. Go. 15 More Minutes ist dieser Song hier von Redder aus Finnland. Einer von diesen 6 Songs auf der exklusiv zum Record Store der erhältlichen 10-Inch, also Vinyl. Ne? Plattenspieler solltet ihr schon haben dafür. Und wie gesagt, am Freitag, den 18.04. ist weltweiter Record Store Day. Das Ganze übrigens seit 2007, ich habe gerade mal nachgeschaut, und findet immer am 4. Wochenende im April statt. Tja, für mich ist eigentlich jeder Freitag oder zumindest Samstag dann Record Store Day, um einfach nach neuer Musik zu gucken hier für den Sunday Service. Mit Modestep aus London geht's weiter. Ihr Album London Road erscheint im Mai. Hieraus schon mal ein ziemlich heißer Track, Machines. We can make you happy with these little pills of love and care. We can see a break in, but these pills will bring these cracks together. It's just an error on your system. Reboot and start again. You're back on the line, so you never did what you did best. Why do we just do what we're told to do? Push a button, we come running through. They burn us like it's just to hide the truth from me and you. Why do we just do what we're told to do? Push a button. Same thing, but we are just the same without the safety. Just a complicated routine, a smoke screen. Daily, we see machines repeat the same thing, but we are just the same without the safety. Just a complicated routine, a smoke screen. Smoke screen. Scheiße. Den Sunday Service, das war der Music Killer Dub von Sherwood and Pinch von ihrem aktuellen Album Late Night Endless. Pinch ist ein Dub-Künstler aus Bristol, der ist wahrscheinlich eine, wenn nicht sogar zwei Generationen jünger als Adrian Sherwood. Sherwood ist so eine englische Produzentenlegende, geboren 58 in London, hat in 80er Jahren angefangen zu remixen, zu produzieren, hat so ein bisschen den Dub- und Reggae-Sound in die britische Post Punk und Punk-Szene reingebracht und er macht nicht nur aktuell noch Musik, sondern hat gerade eben die Archive seines eigenen Labels On You Sound geöffnet. Sherwood at the Controls Volume 1 erscheint gerade eben diese Tage. Da gibt es Musik drauf aus den Jahren zwischen 79 und 84. Musik, die Adrian Sherwood produziert oder sonst geremixt hat. Hier zum Beispiel ein Song von Medium Medium, der heißt Hungry So Angry. Das Saxophon lässt schon erahnen, dass der Song etwas älter ist. Hungry So Angry, das war ein Medium. Der Song kommt aus dem Jahre 81, aber ansonsten das Bassspiel, sehr Gang of Four-lastig und hätte auch irgendwie aus der heutigen Zeit kommen können. Der Song hier, produziert oder geremixed von Adrian Sherwood, dem Großmeister des Dub und Reggaes und sowieso irgendwie... ich sag mal, Mixer mit Elektro, Funk, Dub, Post-Punk, was auch immer. Auf dieser Platte hier gibt es Leute drauf wie Mark Stewart and the Mafia, Shryback sind dabei, Voice of Authority, The Slip, Any Anxiety, African Head Charge oder auch Vivian Goldman, alles Künstlerinnen und Künstler, die so aus der Dub- und Punk-Phase der 80er Jahre kommen und die hier teilweise auch exklusiv drauf sind mit ihren Songs, beziehungsweise nie vorher auf CD veröffentlicht worden sind. Da sind also so einige Schätze dabei. Bei dieser Sherwood at the Controls Volume 1 Compilation, Volume 2 und 3, das gibt es bestimmt auch bald hier, wie gesagt, die Jahre zwischen 79 und 84 abgedeckt und noch ein toller Song hier zu hören, in diesem Fall von The Fall, ihr Mittelmaß auch einmal durch die Finger von Adrian Sherwood veredelt worden. Das Veteran The Fall mit Middlemass, auch ein Song aus dem Jahre 81, auch produziert von Adrian Sherwood von der Compilation Sherwood at the Controls Volume 1. Ja, The Fall, die Band um Mark E. Smith gegründet, 76 in Manchester, gibt es ja immer noch, natürlich mit wechselnder Besetzung, aber Mark E. Smith, Kopfsänger und Songschreiber dieser Band, ist immer noch dabei, spielt auch immer noch live, das kriegt er noch hin, obwohl es ihm, glaube ich, gesundheitlich nicht mehr so gut geht. Und die Band bringt doch tatsächlich im Mai eine neue Platte raus. Sublingual Tablet heißt sie. Davon schon mal hier für euch. The Fall mit Younger Cloth. Younger Cloth hörten wir von The Fall, die Band um Mark E. Smith. seit, weiß ich nicht, 40 Jahren inzwischen dabei. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Platten sie veröffentlicht haben, aber es dürften wahrscheinlich locker so zwischen 20 und 30 sein. Das neueste Album im Mai, Sublingual Tablet, wird es heißen. Man darf gespannt sein auf den Rest der Songs. Ich habe bisher nur Positives gelesen und lasse mich da gerne auch angenehm überraschen. Skip and I kommen aus Südafrika, hatten vor 2 Jahren mit ihrem Debütalbum Rides in the Jungle, so ein bisschen für Riots im Blätterwald gesorgt, im Blätterwald der Musikjournalisten sozusagen. Jetzt gibt es mit Cosmic Serpents eine neue Platte, die ist sehr viel ruhiger, nicht mehr mit so globalen Beats bestickt. Trotzdem hier ja ein sehr netter Song, wie ich finde, Nami Vata von Skip and I. Nacimiento del sol.